hymnos llama más allá. But hope remains when pride is gone, and it keeps you moving on. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Ungarn will mehrere Antifa-Gruppen in eine neue Liste mit terroristischen Organisationen aufnehmen. Die Regierung veröffentlichte in Budapest ein Dekret im Amtsblatt, in dem die Erstellung einer solchen Auflistung angeordnet wird. Gegen darauf aufgeführte Gruppierungen werden dann etwa Finanzsanktionen möglich. Zudem können Einzelpersonen, die mit ihnen in Verbindung stehen, auf eine schwarze Liste gesetzt, ausgewiesen oder an der Einreise gehindert werden. Zur Begründung sagte Ministerpräsident Orbán im staatlichen Rundfunk, zwar hätten die Antifa und ihre Untergruppen noch keine Verbrechen begangen, man müsse aber Maßnahmen ergreifen, bevor sie welche begehen könnten. Ungarn folgt damit US-Präsident Trump, der die linke Antifa-Bewegung am Montag per Dekret als terroristische Organisation eingestuft hatte. In Schleswig-Holstein haben die Behörden in der vergangenen Nacht mehrere Drohnenflüge registriert. Innenministerin Sütterlin-Waag teilte mit, derzeit würden die Sichtungen ausgewertet. Dabei werde auch dem Verdacht auf Spionage und Sabotage nachgegangen. Man sei in diesem Bereich weiterhin sehr wachsam. Die CDU-Politikerin sagte, wegen der jüngsten Drohnensichtungen in Dänemark und anderen europäischen Ländern befinde sich das Land in intensiver Abstimmung mit dem Bund und der Bundeswehr. Details nannte Sütterlin-Waag unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Im benachbarten Dänemark herrscht derzeit Drohnenalarm. In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Sichtungen an Flughäfen gegeben. Dies hatte den Luftverkehr teilweise beeinträchtigt. Die Regierung in Kopenhagen deutete an, dass sich hinter den Drohnensichtungen hybride Angriffe aus Russland verbergen könnten. Am fünften Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen spricht heute für Deutschland Bundesaußenminister Wadephul. Vor seiner Rede zeigte er sich angesichts derzeit laufender amerikanischer Bemühungen optimistisch für ein diplomatisches Ende des Krieges im Gazastreifen. Er stelle fest, dass es jetzt ein Momentum gebe, sagte der CDU-Politiker in New York. Dies müsse man verantwortungsvoll nutzen. Der israelische Regierungschef Netanyahu habe bei den Vereinten Nationen eine erwartbare Rede gehalten, die nichts unmöglich gemacht habe. Kurz vor Wadephul soll Russlands Außenminister Lavrov das Wort im Plenum ergreifen. Außerdem stehen auf der Rednerliste Vertreter Indiens, Österreichs, Saudi-Arabiens und Ungarns. Die Generaldebatte der Vereinten Nationen läuft mit einer kurzen Pause morgen noch bis einschließlich Montag. Der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Ayalon hat Deutschland aufgefordert, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Ein solcher Schritt würde Hoffnung machen, sagte Ayalon im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Ayalon war bis zum Jahr 2000 Chef des Geheimdienstes Shin Bet und Verfechter einer Zwei-Staaten-Lösung. Durch eine Realität von zwei Staaten werde die Hamas-Ideologie gebrochen. Ayalon fügte hinzu, am Verhandlungstisch, an dem palästinensische und israelische Vertreter einander gegenüber sitzen, müsse Gleichberechtigung herrschen. Die Anerkennung eines Staates Palästina wäre aus Sicht des früheren Geheimdienstchefs eine Botschaft an die Radikalen auf beiden Seiten des Konflikts. Ein breites Bündnis hat für heute zu einer Solidaritätskundgebung in Berlin für die Menschen im Gazastreifen aufgerufen. Unter dem Motto All Eyes on Gaza, stopp den Genozid, sind ab dem Nachmittag an der Siegessäule Konzerte und Redebeiträge geplant. Auch jüdische Stimmen sollen zu Wort kommen. Mehr als 50 Organisationen unterstützen den Aufruf zur Kundgebung, darunter Amnesty International und Medico International. Sie fordern unter anderem einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie EU-Sanktionen gegen Israel.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Zur Abwehr von Drohnen plant Innenminister Dobrindt nach Presseinformationen eine Ausweitung der Befugnisse der Bundeswehr. Ein Maßnahmenkatalog sehe unter anderem vor, dass die Truppe künftig unbemannte Flugobjekte unter bestimmten Voraussetzungen abschießen dürfe, schreibt die Bild-Zeitung. Demnach soll etwa ein Eingreifen mit Waffengewalt möglich sein, wenn von einer Drohne eine akute Gefahr für Menschenleben oder kritische Infrastrukturen ausgehe und andere Abwehrmaßnahmen nicht ausreichten. In solchen Krisenlagen solle die Entscheidungsgewalt auf das Bundesverteidigungsministerium übergehen. Daneben geht es dem Bericht zufolge auch um technische und operative Maßnahmen wie Erkennung, Klassifizierung und elektronische Abwehr von Drohnen. Dazu zählten etwa auch Störsender oder Systeme zur Übernahme der Kontrolle über unbemannte Flugobjekte. In Schleswig-Holstein haben die Behörden in der vergangenen Nacht mehrere Drohnenflüge registriert. Innenministerin Sütterlin-Waag teilte mit, derzeit würden die Sichtungen ausgewertet. Dabei werde auch dem Verdacht auf Spionage und Sabotage nachgegangen. Man sei in diesem Bereich weiterhin sehr wachsam. Im benachbarten Dänemark herrscht derzeit Drohnenalarm. In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Sichtungen an Flughäfen gegeben. Dies hatte den Luftverkehr teilweise beeinträchtigt. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ein Versuch gescheitert, die Wiedereinsetzung der internationalen Sanktionen gegen den Iran zu verhindern. Das mächtigste UNO-Gremium stimmte in New York mehrheitlich gegen eine entsprechende Resolution. Sie hatte zum Ziel, dass Teheran weiterhin von den Strafmaßnahmen verschont bleibt. Die Beschlussvorlage war von China und Russland eingebracht worden. Damit dürften die Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 gegen den Iran am morgigen Sonntag wieder greifen. Dann läuft die 30-tägige Frist des sogenannten Snapback-Mechanismus aus, der von Deutschland, Großbritannien und Frankreich eingeleitet worden war. Die 3 EU-Länder sind Vertragsstaaten des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Sie werfen Teheran vor, fortwährend gegen die Vereinbarungen des Vertrags zu verstoßen. Der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Ayalon hat Deutschland aufgefordert, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Ein solcher Schritt würde Hoffnung machen, sagte Ayalon im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Ayalon war bis zum Jahr 2000 Chef des Geheimdienstes Shin Bet und Verfechter einer Zwei-Staaten-Lösung. Durch eine Realität von 2 Staaten würde die Hamas-Ideologie aus seiner Sicht gebrochen. Die Anerkennung eines Staates Palästina wäre zudem eine Botschaft an die Radikalen auf beiden Seiten des Konflikts. Den Angriff der israelischen Luftwaffe auf die Hamas-Führung im Katarer Exil bezeichnete Ayalon als nicht gerechtfertigt und ineffektiv. Er vertrete mit der großen Mehrheit der Israelis die Auffassung, dass es eine Operation gewesen sei, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln zu verhindern. Ungarn will mehrere Antifa-Gruppen in eine neue Liste mit terroristischen Organisationen aufnehmen. Die Regierung veröffentlichte in Budapest ein Dekret im Amtsblatt, in dem die Erstellung einer solchen Auflistung angeordnet wird. Gegen darauf aufgeführte Gruppierungen werden dann etwa Finanzsanktionen möglich. Zudem können Einzelpersonen, die mit ihnen in Verbindung stehen, auf eine schwarze Liste gesetzt, ausgewiesen oder an der Einreise gehindert werden. Zur Begründung sagte Ministerpräsident Orbán im staatlichen Rundfunk, zwar hätten die Antifa und ihre Untergruppen noch keine Verbrechen begangen, man müsse aber Maßnahmen ergreifen, bevor sie welche begehen könnten. Ungarn folgt damit US-Präsident Trump, der die linke Antifa-Bewegung am Montag per Dekret als terroristische Organisation eingestuft hatte. Das Wetter: nachts von Südwesten bis zur Mitte ausgreifende, schauerartig verstärkte Regenfälle, im Nordwesten gebietsweise Schauer, nach Norden und Nordosten wolkig oder gering bewölkt, örtlich Nebel, Abkühlung auf 12 bis 5 Grad. Am Tage nordöstlich der Elbe viel Sonnenschein und trocken, vom Süden bis zur Mitte vielfach stärker bewölkt und zeitweise etwas Regen, Höchstwerte 12 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag im Osten und Norden:

Deutschlandfunk.